Erster, er brachte mich zum Eingang des Tempels. Ich sah Wasser unter der Tür. Das Wasser floss nach Osten. Es floss rechts am Altar vorbei. Zweiter, er führte mich durch das Nordtor nach draußen. Wir gingen zum äußeren Tor im Osten. Dort kam ein wenig Wasser aus der Wand. Dritter, der Mann hatte eine Schnur zum Messen. Er ging nach Osten und maß 500 Meter. Er führte mich durch das Wasser. Es ging bis an meine Knöchel. Vierter, er maß noch einmal 500 Meter. Er führte mich wieder durch das Wasser. Jetzt ging es bis an meine Knie. Er maß noch einmal 500 Meter. Das Wasser ging bis an meine Hüften. Fünfter, er maß noch einmal 500 Meter. Jetzt war es ein großer Fluss. Ich konnte nicht mehr hindurchgehen. Das Wasser war sehr tief. Man musste darin schwimmen. Sechster, er fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich zurück zum Ufer des Flusses. Siebter, am Ufer sah ich viele Bäume. Sie standen auf beiden Seiten vom Fluss. Achter, er sagte, dieses Wasser fließt nach Osten in die Wüste. Es fließt in das Tote Meer. Dort macht es das salzige Wasser gesund. Neunter, überall, wo der Fluss hinkommt, gibt es Leben. Es wird dort sehr viele Fische geben. Das Wasser macht alles gesund und lebendig. Zehnter, Fischer werden am Ufer stehen. Sie breiten ihre Netze aus. Es gibt so viele Fische wie im großen Meer. Elfter, aber der Sumpf und die Teiche werden nicht gesund. Sie bleiben salzig für das Salz. Zwölfter, am Fluss wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter werden nicht trocken. Sie tragen jeden Monat neue Früchte. Das Wasser kommt aus dem Tempel. Die Früchte sind zum Essen und die Blätter heilen Krankheiten. Dreizehnter, Gott sagt, das sind die Grenzen für das Land. Die 12 Stämme von Israel teilen das Land auf. 14. Jeder Stamm bekommt einen Teil. Ich habe es euren Vätern versprochen. Jetzt gehört das Land euch. 15. Das ist die Grenze im Norden, vom großen Meer nach Heblon bis Hamat. 16. Dann geht sie über Berota und Sibrajim nach Hazarinon. Das liegt an der Grenze zu Hauran. 17. Die Grenze im Norden geht vom Meer bis Hazarinon. 18. Im Osten ist der Jordan die Grenze. Er fließt zwischen Gilead und Israel bis zum Toten Meer. 19. Im Süden geht die Grenze von Tamar bis Kadesh. Dann geht sie bis zum Großen Meer. 20. Im Westen ist das Große Meer die Grenze. Sie geht bis nach Hamat. 21. Ihr sollt dieses Land unter die Stämme Israels aufteilen. 22. Auch Fremde wohnen bei euch. Sie haben Kinder bei euch. Gebt ihnen auch einen Teil vom Land. Sie gehören zu euch wie die Israeliten. 23. Der Fremde bekommt sein Land bei seinem Stamm. Das sagt Gott.